alten Kurses sehen, der sich mit den von ihm zu verantwortenden Manipulationen bei der Kommunalwahl im Mai und mit seiner Verteidigung des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking durch die politische Führung und die Armee in China gründlich diskreditiert hat. Zur Anti-Grenz-Demonstration in Ost-Berlin, Informationen von Gerd Breker. Mehrere tausend DDR-Bürger haben heute am späten Nachmittag und Abend in der Ostberliner Innenstadt für freie Wahlen und Reformen demonstriert. Bei ihrem Zug vom Alexanderplatz zum Staatsratsgebäude skandierten sie Parolen wie »Jetzt oder nie Demokratie« und immer wieder »Freie Wahlen«. Ihr Protest gegen die Wahl von Egon Krenz zum Staatsoberhaupt zeigten sie auf mitgebrachten Transparenten, auf denen zu lesen war »Egon, deine Wahl nicht zählt, dich hat nicht das Volk gewählt«. Sie riefen »Egon, wer hat uns gefragt?« und immer wieder die Formel »Egon Krenz, wir sind die Konkurrenz«. In weiteren Rufen wurden auch Presse- und Meinungsfreiheit gefordert. Und ein Ansatz davon war denn auch bei den DDR-Medien zu verspüren. So meldete die amtliche DDR-Nachrichtenagentur von diesem Protestzug unter der Überschrift »Demonstranten äußerten Widerspruch zu Grenzwahl«. In der aktuellen Kamera hörte sich das so an. Widerspruch gegen die Wahl des Staatsratsvorsitzenden äußerten heute in Berlin mehrere tausend Menschen bei einer Demonstration durch die Innenstadt. Sie forderten außerdem Veränderungen in der Wahlgesetzgebung, mehr Demokratie und eine offene Presse. In einigen Straßen wurde der Verkehr zeitweilig erheblich beeinträchtigt. Immerhin war von mehreren tausend Demonstranten die Rede, wenn auch verschwiegen wurde, was das Anliegen der vorwiegend jugendlichen Protestierer war. Sie sprachen sich für das neue Forum aus, forderten Tapetenwechsel und auch die Ablösung wichtiger Funktionäre. Dies betraf unter anderem die Ehefrau des ehemaligen Staats- und Parteichefs Erich Honecker, die noch amtierende Volksbildungsministerin Margot Honecker. Ihr gönnten die Demonstranten den sofortigen Ruhestand. Bleibt noch zu vermerken, dass die Polizei und die Sicherheitskräfte zwar den Zugang zu ihrem Präsidium in der Keibelstraße sperrten, ansonsten sich aber im Wesentlichen darauf beschränken, den Straßenverkehr zu regeln, was früher keine Selbstverständlichkeit war. In vielen Städten der DDR ist es in den zurückliegenden Tagen und Wochen zu Protesten gegen die Verknöcherung des Regimes gekommen. In der Provinz gibt es immer nur wenige Augenzeugen aus der Bundesrepublik oder anderen westlichen Staaten. Darunter leidet zwangsläufig auch unsere Berichterstattung. Ich bin jetzt mit einem dieser Augenzeugen telefonisch verbunden, Reinhard Bollmus, Lehrbeauftragter für Zeitgeschichte an der Universität Trier. Guten Abend, Herr Bollmus. Ja, guten Abend, Herr Stein. Sie haben gestern Abend eine Demonstration von mindestens 10.000 Menschen in Magdeburg miterlebt. Wie kam es zu dieser Manifestation? War die spontan? War die organisiert? Die Demonstration hat sich aus einem Gottesdienst entwickelt, der Montagabend regulär in Form eines Friedensgebetes in dem großen, herrlichen Dom von Magdeburg immer stattfindet. Und es hatte schon festgestanden seit sechs oder sieben Montagen, dass montags immer so etwas sein würde, sodass also die Kirchenoberen, wahrscheinlich auch der Bischof, ich habe nur den Domprediger erlebt und Dompredigerin und noch einige andere Verantwortliche, also die habe ich erlebt als Sprechende, die hatten wohl Vorbesprechungen gehabt, was sie machten, insbesondere mit dem Ziel, Gewalt zu verhindern, haben sich in dieser Hinsicht wohl auch mit dem Oberbürgermeister und mit den Beamten des Innenministeriums in Verbindung gesetzt. Ja, es ist ja wohl ganz eindeutig, dass die evangelische Kirche nicht nur bei der Organisation, sondern eben auch bei der Kanalisation von Protesten eine Rolle spielt. Sie sagten eben, dass dafür Sorge getragen werde, Gewalt zu verhindern. Ja, das war ganz eindeutig das Ziel, nicht nur aus äußeren, sondern aus inneren Gründen, weil es eben der Würde einer evangelischen Gemeinde entspricht, in ruhiger Form und gewissermaßen in der Form der Sammlung vor Gott. Disziplinierter Gottesdienst, abgestellt allerdings völlig auf das, was die Menschen bewegt. Das wurde auch angesprochen, dass es sie eben so sehr bewegt. Es wurden fünf Forderungen formuliert, von denen mir also vier noch gegenwärtig sind. Die Forderung nach freien Wahlen, die Forderung nach Freilassung der Inhaftierten, der immer noch Inhaftierten, die Forderung nach Untersuchung der Vorkommnisse bei den Übergriffen der Polizei am 7. Oktober und ganz besonders deutlich die Zulassung des neuen Forums und der anderen gesellschaftlichen Gruppen. Dieses immer unterstützt dann noch von zwei oder drei oder möglicherweise auch vier Sprechern, die vor dem Mikrofon ihre Forderungen oder auch Anliegen vortrugen, darunter eben auch, dass nicht die längst abgegriffenen Kräfte, längst verbrauchten Kräfte, wie etwa Egon, wie der Chefideologe Harder, nun sich zu Vorreitern der neuen Bewegung machen sollten. Die Unglaubwürdigkeit dieses Beginns wurde auch von den einzelnen Sprechenden sehr stark herausgestellt. Wir sind damit eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Soziostruktur einer solchen Demonstration. Wer nimmt denn nach Ihrer Beobachtung an derlei Veranstaltungen in der DDR-Provinz teil? Sind das jüngere Menschen? Sind es überwiegend Arbeiter oder Intellektuelle? Ja, es waren mehrheitlich mittlere Jahrgänge, auch sehr viele jüngere, also mehrheitlich unter 45, wobei man bedenken muss, dass diese Menschen ja zunächst zu einem Gottesdienst in den Dom kamen, wo so viele waren, dass kaum jemand einen Sitzplatz fand, der nicht mindestens zwei Stunden vorher hingegangen war, sodass also alte Leute dafür von vornherein ausfielen. Und Studenten weniger, weil es nur ein Technikum gibt in Magdeburg, und es wurde mir von einem Studenten gesagt, die meisten hätten doch erhebliche Befürchtungen für ihren Studienplatz. Nur einer meinte, er könne sich's leisten, weil er eben ein guter Student sei, den könnten sie nicht relegieren. Das ist also etwas anders als in den größeren Städten der DDR. Ja, das ist sehr stark möglich, vor allen Dingen anders als in den ausgesprochenen Universitätsstädten mit den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, wo immer mehr Proteste sind. Ich wollte noch vor allen Dingen betonen, dass es sich um einen disziplinierten Gottesdienst gehandelt hat, in dem die Kirchenleitung auch dann noch einmal ausdrücklich die versammelten fragte, ob denn jetzt noch das Bedürfnis nach einer Demonstration bestehe, nachdem eine Wende ja eingetreten sei. Aber der Druck von der Öffentlichkeit, die im Dom versammelt war, übrigens auch im Kreuzgang, also in allen Nebenräumen, auch vor dem Dom, riesige Menschenmassen, war so stark, dass die Pfarrer, die möglicherweise auch zufrieden gewesen wären, wenn keine Demonstration stattgefunden hatte, dem stattgaben, dann allerdings erst bekannt gaben, dass die Staatssicherheit zugesagt hatte, Gewehr bei Fuß zu stehen, gar nicht in Erscheinung zu treten. Und nach dem Gottesdienst fand eine Minute der Stille statt, in der sich alle noch einmal sammeln konnten. Und dann betrat man still mit Kerzen in den Händen zu einem Schweigemarsch die Innenstadt von Magdeburg und zog schweigend in einem großen Karree, aber nicht etwa gesenkten Hauptes, sondern, wie ich beobachtet zu haben glaube, sehr fröhlich, sehr optimistisch und sehr selbstbewusst durch die Stadt, und versammelte sich dann wieder auf dem Dom, stellte die Kerzen ab, und es fand dann nochmal, für die, die es wollten, eine stille Stunde im Dom statt. Reinhard Bollmus, Augenzeuge einer Demonstration in der DDR-Provinz, genauer gesagt in Magdeburg. Vielen Dank und guten Abend, Herr Bollmus. Guten Abend, Herr Stein. Vor fast 13 Jahren wurde Wolf Biermann ausgebürgert und aus der DDR in die Bundesrepublik abgeschoben. Seither lebt er in Hamburg. Der Hinauswurf dieses bemerkenswerten Mannes hat in der DDR jedoch etwas in Bewegung gesetzt. Ein derart dummdreistes Verhalten des Staates DDR ist heute schwer vorstellbar. Bärbel Bohley jedenfalls durfte nach mehreren Monaten Abwesenheit in die DDR zurückkehren, wo sie sich dann im neuen Forum engagierte. Heute Morgen hat mein Kollege Wolfgang Labun eine telefonische Konferenzschaltung zwischen Wolf Biermann und Bärbel Bohley in der Sendung Informationen am Morgen arrangiert. Das Gespräch der beiden war so bemerkenswert, dass es sich lohnt, in Teilen jetzt wiederholt zu werden. Bärbel Bohley und Wolf Biermann. Ja, ich wollte einfach irgendwie in dieser Situation, wo Wolf eigentlich unbedingt dazugehören würde oder auch dazugehört, obwohl er jetzt so weit weg ist, wollte ich einfach mit ihm telefonieren und irgendwie wollte ich unbedingt, dass er was zu uns sagt jetzt. Ach, Bärbel, es ist doch klar, mein Herz schlägt mir bis zum Hals hoch bei all dem, was jetzt bei euch passiert. Es ist ja alles meine eigene Sache, die dort verhandelt wird. Und ich bin voll großer Freude und Bewunderung über das, was jetzt passiert. Und da ich aber nicht eine Eintagsfliege bin, bin ich auch voll großer Skepsis, die ja leider auch begründet ist. Es ist im Grunde, wie immer, große Skepsis und große Hoffnung, beides in einer kleinen Menschenbrust. Und diesen Widerspruch muss man eben aushalten. Und ich glaube, euch geht es im Grunde nicht so ganz anders. Du, eigentlich geht es mir wirklich ganz schön viel anders. Ja? Ja, ich habe natürlich genau in dieselben Leute, in die du das Misstrauen hast, die kann ich mir alle sehr gut vorstellen, habe ich das auch. Aber weißt du, wenn 300 Leute auf die Straße gehen, in die habe ich ein ganz großes Vertrauen, dass die sich nicht, ja, totreden lassen, dass die eigentlich ganz genau wissen, was Dialog ist und dass der nicht auf Knopfdruck herzustellen ist, dass sich sowas entwickeln muss und dass dazu Selbstkritik gehört und dass dazu gehört, dass du auf unserer Demo am 4. singen kannst. Du hast ja tolle Pläne. Ja, habe ich. Meinst du, das ist möglich? Lade ich dich hier. Oh, ihr Verrückten, ihr wunderbar Verrückten. Ich will das gerne, natürlich. Also du musst kommen. Es ist auch Zeit zum Lieben vielleicht langsam. Ach, Mensch, du. Man kann es überhaupt nicht glauben, dass man darüber überhaupt nachdenken darf. Doch, aber es ist ja wahr. Weißt du, darüber muss man nämlich nachdenken. Ansonsten ist alles wirklich nur Geschwätz. Es gibt ein paar Punkte, glaube ich, die sehr, sehr wichtig sind. Und das sind die weißen Flecken. Und du bist auch so ein weißer Fleck. Und dazu gehört dann eben nicht, dass es nur heißt, ja, wir haben Fehler gemacht in guter Absicht. Dazu gehört, dass man diesen Fehler in voller Absicht wieder so gut es möglich ist, revidiert. Und dazu gehört einfach, dass du hier singst. Das ist doch völlig klar. Ich muss dir wirklich sagen, Bärbel, diese affenartige Geschwindigkeit, mit der sich diese alten Schweinehunde jetzt ändern. Da hat man natürlich Angst, dass sie sich nicht ändern, sondern nur winden. Dass sie sich nur krümmen in die nächste Schiefheit und dass sie sozusagen mit Wahrheiten wieder lügen. Also ich sehe das mit großer Skepsis, mit welcher Wendigkeit zum Beispiel so einer wie Kurt Hager plötzlich sich als Reformer spreizt. Und im Herzen wünsche ich, ja, wäre es nur wahr, wäre es nur. Ja, ändere dich, du alter Schweinehund, du verdorbener Greis. Und dann denke ich wieder, das kann der doch gar nicht. Der Krenz da, der jetzt da euer neuer Oberathlet ist. 300.000 Leute auf der Straße, die haben sich geändert. Die immer geschwiegen haben. Und du kennst das alles. An Biertischen hat jeder seine Meinung gesagt. Ja. Aber die sagen es auf der Straße. Und das ist die Änderung. Gabel, das ist wie ein Wunder. Ja, das ist ein Wunder und wir erleben das jetzt hier, dieses Wunder. Und deshalb gibt es vielleicht noch mehr Wunder. Na, hoffentlich wundern wir uns nicht, wenn die Panzer Hackfleisch machen auf dem Friedensplatz. Ja. Davor habe ich auch Angst, glaube. Ja, wir auch. Und diese Angst ist ja leider begründet. Die ist sehr begründet. Weißt du, denn dann wird sich zeigen, dass diese alten Verbrecher sagen, wir haben nur einen kleinen Anlauf genommen in die Liberalität, ja. Damit wir euch besser platt machen können. Aber ob sie das können, das hängt natürlich zum Glück nicht nur von ihnen ab, sondern von den Menschen, die jetzt auf der Straße sind. Und aber auch von der Sowjetunion. Also das ist doch klar wie Kloßbrühe. Ohne die Änderung in der Sowjetunion, ohne dass die sowjetischen Panzer nicht mehr im Hintergrund stehen, Gorbatschow hat es, glaube ich, doch selber gesagt, ne? Ja, niemand von alleine auf die Idee gekommen ist, Reformen zu machen, das haben wir ja nun erlebt in der letzten Zeit. Dazu musste ja erst was passieren. Ja. Und es ist was passiert und man hat darauf reagiert. Klar. Und beweisen, wie weit man das wirklich als Zeichen sieht, dass Veränderungen sein müssen, dafür muss es Beweise geben. Und so ein Beweis bist unter anderem auch du, ja? Und ich finde, dass die Beweise liegen auf der Hand, ja? Was alles gemacht wurde in den letzten Jahren und wie viele Leute irgendwie gelitten haben, weil sie irgendetwas Eigenes wollten, ja? Ja. Und man muss irgendwie... Na klar. Die müssen Konsequenzen ziehen. Und Bärbel, ja, wie es in der Bibel heißt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja. Und nicht an den Sprechblasen, die aus den Mündern quellen. Mitverfasser des Reformaufrufs erklärte demgegenüber, in dem Betrieb mit mehreren tausend Arbeitern hätten ganze Abteilungen den FDGB verlassen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In einer Rede vor dem obersten Sowjet in Moskau hat Außenminister Schewardnadze heute bestritten, dass es in den Ländern des Ostblocks eine Krise gebe. Schewardnadze sagte, in verschiedenen Staaten seien neue alternative Kräfte auf den Plan getreten. Dies sei von den Menschen so gewünscht worden. Die betroffenen Länder, deren absolutes Entscheidungsrecht von Moskau respektiert werde, seien für die Sowjetunion weiterhin Nachbarn, Verbündete und Freunde. Alle Verpflichtungen der UdSSR ihnen gegenüber blieben erhalten, auch wenn man, so Schewardnadze, nicht mehr im Rahmen alter Strukturen reagieren könne. Nach der Ausrufung der Republik Ungarn durch den amtierenden Staatspräsidenten Szürös haben heute in Budapest Zehntausende des Beginns des Ungarnaufstandes vor 33 Jahren gedacht. In mehreren Stellen in der Hauptstadt fanden Veranstaltungen verschiedener Oppositionsgruppen statt. Bei einer Kundgebung vor dem Parlament wurden auch Rufe nach einem Abzug sowjetischer Truppen laut. In Ungarn sind noch über 50.000 sowjetische Soldaten stationiert. Etwa 10.000 wurden im Laufe des Jahres abgezogen. Dieser Montag, der 23. Oktober 1989, er ist für die Ungarn ein ganz besonderer Tag. Vor genau 33 Jahren nämlich begann der Volksaufstand gegen das damalige stalinistische System. Ein Volksaufstand, der damals im Oktober 1956 in einem Freiheitsrausch begann und wenige Wochen später blutig niedergeschlagen wurde. Über 30.000 Tote beklagten die Ungarn damals. Ganz anders die Szene heute in Budapest. Freudentränen und Jubel beherrschten das Bild, denn ab heute heißt unser Staat Republik Ungarn. Mit diesen Worten des amtierenden Staatspräsidenten Szürös gehörte die Bezeichnung Volksrepublik Ungarn der Vergangenheit an. Den Abend und den Tag in Budapest hat Gábor Kiszely beobachtet. Hunderttausende haben heute in Ungarn zum ersten Mal in Freiheit den Tag des Ausbruches der Revolution von 1956 gefeiert. In den Nachmittagsstunden zogen mehrere Kolonnen von Demonstranten an den Schauplätzen vorbei, wo die Revolution begonnen hatte. In zahlreichen Reden gedachten ehemalige Aufständische der Opfer und der Kämpfer überall in der Hauptstadt und in der Provinz. Die Feierlichkeiten erreichten ihren Höhepunkt in der Großkundgebung vor dem Parlamentsgebäude, wo sich um 18 Uhr über 100.000 Menschen mit Kerzen und Fackeln versammelten. Organisiert wurde das Ereignis vom Komitee 23. Oktober, dem insgesamt 23 oppositionelle Verbände angehören. Den Grundton gaben allerdings jene radikalen Demokraten an, die sich bereits beim Begräbnis Imre Neutz, des Ministerpräsidenten der Revolutionsregierung und der anderen Märtyrer am 16. Juni wütende Hetzkampagnen der tschechoslowakischen und rumänischen Medien zugezogen hatten. Damals hatte es im Tag geheißen, in Ungarn sei die Konterrevolution am Werk. An Anschuldigungen dieser Art wird es diesmal auch nicht mangeln. Es hat heute spät am Nachmittag tatsächlich scharfe, jedoch keine militanten antikommunistischen Töne gegeben. Auch die Parolen Russen raus wurden immer wieder von den Sprechchören gerufen. Nun steht es aber nirgends geschrieben, dass man in einer Demokratie die Kommunisten lieben muss, selbst dann, wenn die heutigen Demonstranten in einer kommunistischen Massenkundgebung, wo ähnliche Parolen mit entgegengesetzten Vorzeichen gerufen werden, gewiss die Gefahr der Restauration erblicken. Demokratie und Freiheit, wenn sie beginnen, bedeuten oft eine langwierige Lektion, insbesondere wenn sie frisch und neu auf der Straße inmitten von Gedenkstunden direkt erlebt werden. Der Schauplatz für die Verwirklichung ist jedoch der Alltagsprozess, der für Ungarn heute Mittag mit der feierlichen Proklamation der Republik begonnen hat. Das Parlament verabschiedete vorige Woche die sogenannten Demokratiegesetze, die all die Garantien für die politischen und Menschenrechte, fürs Mehrparteiensystem und für die freien Wahlen enthalten. Nun kommt es darauf an, sie in die Praxis umzusetzen. Die Voraussetzungen dafür sind nach dem Feiern des 23. Oktober in Freiheit wesentlich besser geworden. Jene, die auch diesmal auf Ausschreitungen hofften, müssen wieder enttäuscht sein. Die Republik Ungarn, aus deren geänderten Verfassung die letzten Überreste des Stalinismus und ja, des Kommunismus getilgt worden sind, ist stark genug, um als werdender demokratischer Rechtsstaat auch mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden. Das findet immer wieder statt, und jeder darf da rein. Und keine Frage ist zu heiß, und kein Problem zu bleiben. Ich meine, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, wir halten Füßen immer. Mit dem Gesicht zum Volke. Gestern Abend gegen 21 Uhr Haus der jungen Talente im Berliner Stadtzentrum. Von Heim bis Reich waren sie gekommen. Rocker luden ein zum offenen, freien Disput. Das Thema, die DDR, wie ich sie träume, meine Zukunftswünsche. Mit dabei der Schriftsteller Stefan Heim, Stadtrat Christian Hartenhauer, Staatssekretär Dietmar Keller, der Schriftsteller Christoph Hein, Hartmut König, stellvertretender Kulturminister, die Malerin Bärbel Boley, der Philosoph Professor Segert, Philipp Dück vom FDJ Zentralrat, der Philosoph Professor Brie, Schriftsteller Markus Wolf, Textautorin Gisela Steineckert und Professor Reich, Molekularbiologe. Wie sieht er nun aus, der Traum von der DDR? Also ich träume mir die DDR so, dass die Menschen keine Angst mehr haben. Keine Angst mehr haben, ihre Meinung zu sagen, anzuecken, herauszukommen, damit keine Rücksicht nehmen, nicht mehr denken, ich kriege meinen Pass dann nicht, meine Reise, wenn ich jetzt hier was Falsches sage. Die Menschen sind bei uns in Ängstlichkeit erzogen. Die Älteren haben die Erinnerung an die schreckliche Hitlerzeit und dann kam Stalin, dann kam der Kalte Krieg, dann kam die Atomrüstung, alles Zeiten, in denen gegen jede Stimmung reagiert wurde, überreagiert wurde. Auch die Regierenden hatten Angst, die Medien hatten Angst. Man könnte sie missverstehen, man könnte es verdrehen. Ich möchte eine Zeit haben, in der jedermann frei das sagt, was er denkt und keine Angst davor hat, bestraft zu werden und natürlich auch keine Nachteile davon hat. Im Moment ziemlich kühn, sich die DDR zu träumen. Schon das ist eigentlich ein Traum und ein Wunsch. Ich wünsche mir die DDR mit einem schulfreien Samstag, ohne Schularbeiten und dass meine Enkeltochter mich dennoch an Zivilcourage überholt. Ich träume mir die DDR mit der Selbstverständlichkeit, dass das, was jemand sagt, nicht unbedingt richtig sein muss und der andere hört ihm dennoch zu. Ich träume davon, dass die Künstler sich in ihrer Kunst auch mal kräftig irren dürfen und der ganz normale, anders Arbeitende bemerkt es und gerät mit dem Künstler darüber in Streit. Das heißt auch, dass der Künstler nicht unbedingt immer der Zeit und den Gedanken voraus sein muss, was nicht unbedingt seine Aufgabe und nicht seine Arbeit ist. Ich träume mir die DDR als ein europäisches Land, in dem ich sagen kann, ich bin Deutsche, ohne eifrig hinzuzufügen, wo ich herkomme und wie das gemeint ist. Das Gesicht dem Volke zu, mit dem Gesicht dem Volke. Ich möchte mir wünschen, dass unsere führenden Politiker in Zukunft immer mit dem Gesicht zum Volke stehen, nicht erst dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen. Dann werden auch die Ideale des Sozialismus, von denen ich glaube, die meisten von uns, die Älteren, schon von früh her, die wir in uns aufgenommen haben, für die viele der Besten von uns ihr Leben gegeben haben, dann werden diese Ideale, die ja allgemein menschliche Ideale sind, Wirklichkeit werden können. Und aus dem anderen, für mich etwas laut geklungenen Lied, dass die Menschen das sagen, was sie denken und das tun, was sie sagen. Von den Kindern angefangen, dass sie in der Schule lernen, das zu sagen, was sie wirklich denken, ohne dadurch irgendwelche Nachteile zu haben und ohne mit zwei Zungen zu leben, erzogen zu werden. Und dass auch die Mitglieder des Politbüros das sagen im Politbüro, was sie denken und dann auch das tun, was sie sagen. Ich hoffe, wir haben jetzt die Aussicht darauf, wenn das geschieht, dann Wenn das geschehen wäre, wäre uns manches in der jüngsten Zeit erspart geblieben. Und wenn das geschieht, dann brauchen wir, glaube ich, in unserem Lande mit den Grundlagen, die wir haben, mit den vielen, vielen klugen, zum Engagement bereiten Menschen keine Sorge um die Realisierung unserer sozialistischen Träume in der Zukunft haben. Ja, also ich wünsche mir als erstes, dass in der jetzigen Situation, wo wir vor einer Alternative stehen, wo alles bestenfalls begonnen hat und sehr unterschiedliche und gegensätzliche Wege dieses Landes möglich sind, Wege, die uns in 5, in 3 oder 7 Jahren wieder in eine Krise führen können, nämlich einen Weg, der daran besteht, jetzt nachzugeben, eine Politik vielleicht auch von Geschenken gegenüber Forderungen zu machen, eine Politik der Anpassung der vorhandenen Grundstrukturen an neue Gegebenheiten. Das wäre die eine Alternative, die ich sehe. Ich träume eigentlich von einer anderen, einer Alternative, die sich unterscheidet von dem, was nach 1953, was nach den Entwicklungen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gegangen wurde, die sich davon grundlegend unterscheidet, die eine grundlegende Erneuerung, eine Reformulierung der Sozialismusvorstellung, eine grundlegende Veränderung der Strukturen in Richtung eines modernen Sozialismus bedeutet, damit wir zumindest entwicklungsfähig werden, damit wir lernfähig werden, alle zusammen, damit unsere Gesellschaft das Prinzip der Selbstentwicklung bekommt. Ich träume erstens von der DDR als von einem Land mit einer politischen Kultur, wo alle politischen Entscheidungen im demokratischen Konsens von mündigen Bürgern erarbeitet werden. Ich wünsche mir persönlich, weil auch danach gefragt ist, dass ich nie wieder morgens in der Zeitung erfahre, dass, wenn auch ein gutes Gesetz in der Volkskammer angenommen wurde, ohne dass man vorher jemals was davon gehört hat und auch die Abgeordneten es nicht vorher wussten, ich meine das Ausländerwahlgesetz. Und ich wünsche mir persönlich auch, dass diese ungeheure Politisierung, die jetzt die ganze Gesellschaft ergriffen hat, von den Rockmusikern bis hin zum Anglerverband, dass die so bleibt, weil das, glaube ich, die einzige Garantie ist, dass die ganz zaghaft begonnene Wende unumkehrbar gemacht werden kann. Ich wünsche mir zweitens, dass Kinder und Jugendliche in unserem Land aufwachsen können ohne doppelte Moral, dass sie von einer Kinder- und einer Jugendorganisation vertreten, überall mit ihren wirklichen Interessen auch wirklich vertreten werden. Und ich wünsche mir ganz persönlich, dass meine Kinder und auch vielleicht dann mal meine Enkel nicht beurteilt werden in der Schule danach, ob sie in jedem Heft ein Löschblatt haben, sondern danach, was sie an Kreativität einbringen. Und drittens wünsche ich mir, dass Kultur und Kunst die Rolle in unserem Leben spielen, in unserer Gesellschaft, die ihnen eigentlich zusteht, nämlich mit unbequemen Gedanken, mit unbequemen Sichten auf die Realität, auf unsere Wirklichkeit beizutragen zu einem großen gesellschaftlichen Dialog. Und ich wünsche mir ganz persönlich, dass ich so wie heute Abend in Zukunft immer Kunsterlebnisse genießen kann, ohne in der Not zu sein, sie als Kulturfunktionär in Übereinstimmung bringen zu müssen mit offiziellen Verlautbarungen von Agitation und Propaganda. Ich habe etwas geschrieben, was gestern veröffentlicht worden ist. Ich will es nicht ganz vorlesen, weil es vielleicht zu lang ist. Aber ich glaube, damit schon keine Missverständnisse entstehen, dass ich doch etwas davon lesen möchte. Und selbstverständlich steht dieser Text auch zur Verfügung allen unseren Blättern. Als Honecker, das ist schon ein paar Jahre her, sich gegen die Verfilmung von Plenzdorfs neuen Leiden des jungen W. aussprach, einer Modernisierung des goethischen Werther, soll er gesagt haben, er habe nicht Jahre im Zuchthaus gesessen, damit jetzt die jungen Menschen sich selber umbrächten. Und heute? Seine Jahre im Zuchthaus, damit diese selben jungen Menschen zu zigtausenden von ihm weglaufen? Sind sie nicht sämtlich in seiner DDR aufgewachsen? Bestehen wird nur ein Staat, der glaubwürdig ist, mit einer Regierung, der man vertraut. Jeder andere, besonders hier in Deutschland, würde unweigerlich zugrunde gehen. ein Wunsch, den wir uns, glaube ich, gemeinsam erfüllen müssen. Denn ich glaube, die Internationale mit ihrer Textzeile "Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun", gilt auch für diese Realität. Ich glaube, dass es uns gelingen würde, dann manches Problem, was im Überbau angesiedelt ist, einfacher zu lösen. Ich wünsche mir, dass möglichst keiner mehr geht. Ich wünsche mir, dass jeder in dieser Wendesituation, in diesem Augenblick, wo wir einen besseren Sozialismus machen wollen, zu uns hält und bei uns bleibt. Und ich wünsche mir eine Atmosphäre, ein Klima der Diskussion und auch des Vertrauens, dass nicht einer Parteiführung, die gerade begonnen hat, und einem Generalsekretär, der gerade begonnen hat, die Arbeit fortzuführen, die auf dem 9. Plenum beschlossen worden ist, Vertrauen genießt und keine Vorverurteilung erfährt. Ich möchte gern sprechen von dem, was ich mir geträumt habe. Und das ist eigentlich zum Teil da, nämlich, dass wir hier sitzen. Dass ich jetzt hier sitzen kann und nicht in Hohenschönhausen, das hat zu meinem Traum gehört von DDR. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir hier sitzen und nicht vergessen, was uns allen passiert ist. Nämlich, dass wir gar nicht mehr gewusst haben, wie wir uns eine DDR wünschen. Dass wir eigentlich nur noch woanders hingeguckt haben, weil diese DDR gar nicht mehr lebensfähig für uns war. Weil wir irgendwo uns eingeengt gefühlt haben. Weil wir gedacht haben, wir können nur noch woanders leben. Und ich muss sagen, dass ein Teil meines Traumes in Erfüllung gegangen ist, wenn in Leipzig 300.000 Leute auf die Straße gehen und rufen, wir sind das Volk. Das ist für mich ein Teil meines Traumes, dass ich nicht denke, im Politbüro wird unsere Zukunft geklärt und unsere Träume, sondern unsere Träume und unsere Zukunft, die bestimmen wir. Das möchte ich gerne. Als dann auch Fragen aus dem Publikum kamen, begann schließlich die eigentliche Diskussionsrunde. Wir wissen, was hier jetzt diese Wende, bei der wir ja auch erst ganz am Anfang stehen, mit bewirkt hat. Und das bedauere ich, dass es so weit kommen musste. Und ich verstehe die Gefühle von Frau Polay, wenn sie von 300.000 Demonstranten spricht. Aber das ist mit Problemen natürlich verbunden. Und da möchte ich heute den Worten auch von Egon Krenz recht geben. Man weiß, wo es beginnt und man weiß nicht, wo es endet. Also ich möchte hier jetzt nicht zur Mäßigung oder gar gegen die jetzt angekündigten Veranstaltungen, von denen ich hier zum ersten Mal etwas höre, dagegen sprechen, sondern sagen, wir müssen bei diesem Dialog, dann wird Dialog auch schon bald wieder ein genauso blank geputztes Blech wie viele andere gute Worte, die wir früher benutzt haben. Also wir sprechen gar nicht mehr miteinander, wir führen nur noch einen Dialog. Aber diesen begonnenen Dialog also versuchen, von allen Beteiligten so zu führen, dass es nicht zu einer Wiederholung der schlimmen Ereignisse vom 7. und 8. kommt, oder gar Schlimmerem. Und hier, auch wenn das vielleicht keinen Beifall findet, muss ich der Wahrheit wegen sagen, wenn es in Leipzig am 9. nicht zu Schlimmerem gekommen ist, dann hat dafür Egon Krenz gesorgt, das weiß ich. Wir hatten eine sehr öffentliche, offene, kritische, lebhafte und streitbare Debatte. Die Vertreter der Gruppe der 20 und Vertreter der Kirche, Herr Ziemer, kamen auch zu Wort. Alle Reden wurden live im Rundfunk übertragen. Die Kockerwiese in der Nähe des Hygienemuseums in Dresden. Hier finden sonst Rockkonzerte statt. Ein Konzert fand gestern Abend nicht statt. Eher ein Kampf mit Argumenten. Ein Aufrechnen, ein bisschen auch eine Abrechnung. Und die Suche nach Lösungen. Ein Arzt, Mitglied der NDPD, im Namen der Mitarbeiter seines Krankenhauses. Folgende unkonventionelle Maßnahmen sollten ernsthaft beraten werden. Erstens, tiefgreifende strukturelle Reformen in der Wirtschaft mit Orientierung auf marktwirtschaftliche Prinzipien, auch im binnenwirtschaftlichen Gefüge. unter besonderer Beachtung der Ökologie. Übergang zur Konvertierbarkeit der Währung. Konkurrenz als Leistungsmotor. Zweitens, tiefgreifende politische Reformen in Staat und Gesellschaft, wie unter anderem Verwaltungs- und Rechtsreform, Aufgabe des Machtmonopols der SED und Verzicht auf alleinigen Wahrheitsanspruch. Begonnen hatte der Tag am Morgen um 8 Uhr im Dresdner Rathaus. Die Stadtverordnetenversammlung war zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Dabei mit Rederecht die Sprecher der Opposition und der Demonstranten. Oberbürgermeister Berghofer gleich am Anfang in der Offensive. Und es wird nicht mehr alles einstimmig beschlossen werden. Die Zeit der einfachen Handheben ist vorbei. Entscheidend aber wird sein, es waren alle einbezogen in die Entscheidungsfindung. Die Mehrheit hat entschieden und nun wollen wir gemeinsam alle realisieren. Und das wird auch bei Abweichungen notwendig sein. Verursacher und Ursachen sollten wir konkret beim Namen nennen, damit Kritik wieder in Produktivität führt. Es lebt sich besser mit Kritik als mit Schönfärberei. Noch radikaler nimmt der Vertreter der CDU, abhängig von der SED, vom Blockparteienleben Abschied. Unsere Entscheidungen haben wir heute aus den Lehren der Vergangenheit und aus der konkreten Situation herauszutreffen und sind dabei zu der Überzeugung gelangt, dass wir unseren gesellschaftlichen Auftrag am besten als eigenständige, unabhängige Partei und nicht innerhalb eines Parteienblockes erfüllen können. Wir erklären, dass es unser Wille ist, als Abgeordnete einer unabhängigen Partei zu arbeiten und dabei allen anderen Parteien offene und faire Partner zu sein. Wir meinen, so unserer Gesellschaft am besten zu dienen. Über eine neue Qualität der Zusammenarbeit sollte nachgedacht werden. Mehr denn je sind die Menschen auch in unserer Stadt besorgt, kritisch, zum sachlichen Dialog bereit und konstruktiv. Und wenn Kritik Triebkraft ist, dann beginnt das bei mir und den Genossen der SED-Stadtparteiorganisation, die besonders in die Pflicht genommen sind. Mein Standpunkt ist, Kritik beginnt immer mit Selbstkritik. Wenn unsere Partei verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will, und das wird ein sehr schwerer Weg sein, dann heißt das auch für mich, sich in Mitverantwortung für die entstandene Lage zu begeben. Einer der Sprecher der Demonstranten sagte den Stadtverordneten Dinge, die so deutlich noch nie in einem DDR-Parlament ausgesprochen worden sind. Wir sind uns des Ernstes der Stunde bewusst. Noch immer verlassen täglich hunderte Menschen die DDR. Nicht, weil sie ja nicht satt werden könnten, sondern weil ihnen die Hoffnung fehlt. Weshalb sollten sie auch nach so langer Erfahrung mit unserer Wirklichkeit den Versprechungen zu einer Wende glauben? Sind es nicht dieselben Politiker, die gestern noch die Notwendigkeit dieser Wende bestritten, dagegen aber die Massaker an den Demonstranten in China begrüßten? Die heute in der DDR zugelassenen gesellschaftlichen Organisationen haben die jetzige Krise nicht verhindert. Hören wir auf, ewig von Verbesserungen zu reden. Mit welchem Recht entscheidet eine staatliche Instanz darüber, wie Demokraten aktiv werden wollen? Neue Formen und Foren politischer Äußerung sind notwendig. Ihr Arbeitsstil und Ihre Organisationsform müssen wachsen. An gesellschaftlicher Entwicklung können nur Bürger teilnehmen, wenn sie als mündige Bürger anerkannt werden. Zwischen der Entmündigung und der Bürokratie besteht ein enger Zusammenhang. Gefordert werden heute Druckgenehmigung, Veranstaltungsgenehmigung und polizeiliche Anmeldung. Aber nicht nur Beschränkungen werden verwaltet, sondern auch die Initiativen, Neurowesen, VMI, Wettbewerb und so weiter. Daten über die Schadstoffbelastung unserer Umwelt, unserer Atemluft, die Sauberkeit unseres Trinkwassers dürfen wir nicht kennen. Mit welcher Notwendigkeit, mit welchem Recht werden wir eigentlich ständig bevormundet? Zu diesen Vorwürfen ein Abgeordneter des DDR-Gewerkschaftsverbandes FDGB. Ich lehne diese Anwürfe ab, weil das nach meinem Dafürhalten auch keine Basis sein kann für echte, weitere konstruktive Gespräche. Weil wir der Meinung sind, ich werde konkret werden mit meinen Überlegungen, die ich hier einbringen will. Aber ich verwahre mich gegen diese Unterstellung, dass wir nicht das Recht von Bürgern erhalten haben, als gewählte Stadtverordnete hier zu fungieren. Der fehlende Applaus für den Redner des Gewerkschaftsbundes hat uns doch gezeigt, dass wir alle nicht ganz glücklich waren über diesen Beitrag. Ich bin der Meinung, es liegt in unser aller Interesse, doch über die Rolle der Gewerkschaft einmal nachzudenken. Wir haben in den vergangenen Jahren in unserem Fernsehen viele Beiträge gesehen, wo wir erkennen konnten, wo Gewerkschafter sind, wenn Bürger demonstrieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, als die Situation auf der Prager Straße sehr kritisch war, hatten sich dort Vertreter der Kirchen aufgehalten, um die Situation zu entkrampfen. Wo war denn dort unsere Gewerkschaft? Ein richtiges Parlamentserlebnis. Und wie es aussieht, ist dies erst der Anfang. Rederecht erhielten in dieser denkwürdigen Sitzung auch der Staatsanwalt und der Superintendent der Evangelischen Kirche. Thema Gewalt von Demonstranten und Polizisten in den ersten Oktobertagen in Dresden. Wie in den Medien berichtet, kam es im Zeitraum vom 3. bis 7.10.89 besonders in den Abendstunden in den Bereichen Hauptbahnhof, Leninplatz, Prager Straße zu Ausschreitungen, die eindeutig gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit gerichtet waren und das friedliche Leben von Bürgern in Gefahr brachten. Aus Massenversammlungen heraus, die teilweise anfangs friedlich verliefen und an denen auch Bürger teilnahmen, die Gewalt ablehnen, begingen Raudis Gewalthandlungen und forderten zu Gewalt gegen eingesetzte Ordnungskräfte auf, verwüsteten Einrichtungen und Anlagen. So wurden unter anderem Beschimpfungen geschrien, die bis zur Mordhetze reichten. Zum Beispiel, ihr Kommunistenschweine, Bullenschweine, wir wollen eine grüne Leiche sehen. Bullenschweine, wir hängen euch auf. Eingesetzte Ordnungskräfte wurden mit Schottersteinen, Glasflaschen, Glasscherben, Brandflaschen, Bauklammern und Stahlrohren beworfen. Es wurden Schaufensterscheiben eingeschlagen und Auslagen geplündert, Betriebseinrichtungen der Deutschen Reichsbahn und der Metropa verwüstet, Fahnen heruntergerissen und verbrannt, sowie Zerstörungen von Sachwerten begangen. Zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und zum Schutze der Bürger, das heißt der Ordnungskräfte, genau so wie der Demonstranten und der unbeteiligten Bürger, die zufällig am Ort waren, war die Auflösung dieser Massenversammlungen und die Zuführung von Gewalt.